1, 2, 3, 4. Allein auf einer Parkbank, es regnet, strömt, na Gott sei Dank. Du denkst dir, warum immer ich zufrieden sein? Das kannst du nicht. Ich werd ganz nass von oben bis unten, hätt mich lieber mit schön betrunken. Wärest heute sicher lieber breit, doch es kommt auf deine Zeit. Und plötzlich kommt von Wind eine ziemlich hübsche Frau. Sie fragt mich: Ey Süßer, gehen wir zu dir oder zu dir nach Haus? Das Glück liegt auf der Straße, du musst es dir nur nehmen. Keiner kann mir helfen, es ist ganz allein dein Leben. Das Glück liegt auf der Straße, du musst es dir nur nehmen. Keiner kann mir helfen, es ist ganz allein dein Leben. Am nächsten Morgen fällt ihm leider ein, er hat ja eine Freundin. Mein lieber Gott, das kann nicht sein, was ich für ein Pechvogel bin. Seine Freundin wird sicher nicht verstehen, dass er nicht konnte widerstehen. Und so wird es kommen, wie es kommen muss. Ich schmecke schon den Abschiedskuss. Plötzlich öffne ich die Augen, meine Freundin über mir. Schweißgebadet bin ich aufgewacht und sage ein Stück zu dir: Das Glück liegt auf der Straße, du musst es dir nur nehmen. Keiner kann dir helfen, es ist ganz allein dein Leben. Das Glück liegt auf der Straße, du musst es dir nur nehmen. Keiner kann dir helfen, es ist ganz allein dein Leben. Das Glück liegt auf der Straße, du musst es dir nur nehmen. Keiner kann dir helfen, es ist ganz allein dein Leben. Das Glück liegt auf der Straße, du musst es dir nur nehmen. Keiner kann dir helfen, es ist ganz allein dein Leben.